Fans der Independent-Rock-Szene wissen, dass der Ort momentan ziemlich spannend ist. Es ist gewissermaßen noch ein Geheimtipp innerhalb der Indie-Rock-Familie. Bisher hat es keine Mainstream-Erfolgsgeschichten gegeben. Amusement Parks on Fire ist die einzige Band, die etwas bekannter geworden ist. Die Szene ist noch gemütlich, dazu der Sänger Dan. Es gibt kein negatives Konkurrenzdenken in Nottingham. Die Leute in der Szene sind so nett, dass es fast langweilig ist. Alle Leute unterstützen sich gegenseitig, alle Bands sind locker miteinander befreundet, gehen zusammen auf Piste, leihen sich Equipment. Es ist eine sehr lebendige Szene momentan dort. Okay. Wir haben eher Fortschritte in Deutschland als in England gemacht. Das ist schon etwas verwirrend. Warum, wissen wir nicht wirklich. Sea Change mit Shooting Arrows von dem aktuellen zweiten Album On Fire With Love. Sea Change fühlen sich zu Hause in Nottingham, obwohl objektiv betrachtet ist es keine attraktive Stadt. Sie hat die höchste Kriminalitätsquote in ganz Großbritannien und hat keine bedeutende Musiktradition. Tindersticks ist die einzige halbwegs bekannte Band aus dieser Stadt. I certainly think that coming from Nottingham has had a big effect. On our music. Dann meint, unsere Nottingham-Herkunft hat schon einen großen Einfluss auf unsere Musik ausgeübt. Die Stadt ist ein gutes, kreatives Zentrum. Wir können da wirklich gut leben und arbeiten. Musikjournalisten reiten zwar darauf herum, dass Nottingham keine richtige große Band hervorgebracht hat. Wir werden oft gefragt, warum das so ist. Die Frage kann man nicht beantworten. That it's an unanswerable question as to why, really. James sagt, wir machen Interviews für Presse und Radio in Nottingham und sie wollen immer wissen, warum es so ist. Unter Erfolg verstehen sie eine Band mit einer Single im Top 10. Es gibt viele tolle Bands in Nottingham, die aber nicht besonders kommerziell ausgerichtet sind. Die Stadt hat momentan einen schlechten Ruf, was Kriminalität betrifft. Es war eigentlich Pech. Es gab eine Menge Probleme und sie verhafteten einen Haufen Leute. Die Verbrechensstatistik sah dadurch ganz schlimm aus, obwohl man damit viele der Übeltäter außer Gefecht gesetzt hatte. Die Rate ist eigentlich durch die Säuberung gesunken. Polizei ist jetzt überall. Ich habe persönlich nie was Schlimmes erlebt. Ich glaube, es wird in den Medien ausgeschlachtet. Es gab zwar Zwischenfälle mit Kanonen. Die Stadt hat auch keinen schlechten Ruf, was Trinkkultur betrifft. Nottingham ist die Anlaufstelle in den East Midlands. Leute kommen am Wochenende von überall her. People from all over come to it at the weekend, and it's quite messy at the weekend. Es ist ein sehr kompaktes Stadtzentrum mit vielen Bars und Clubs. Tausende sind unterwegs. Ich vermeide die Innenstadt am Wochenende. Amusement Parks on Fire mit A Star is Born von dem zweiten Album Out of the Angelis. Amusement Parks on Fire ist eine andere führende neue Band aus Nottingham. Dan von Seachange sieht eine unmittelbare Verbindung zwischen der Musik seiner Band und ihrer Heimat. I mean, Nottingham has really fueled our music, I think. I mean, looking at it slightly retrospectively, now we've got two records. Nottingham hat unsere Musik stark geprägt. Im Nachhinein, nach zwei Platten, kann man das schon sagen. Besonders das Debütalbum war ganz besonders eine Nottingham-Platte. Das Album war düster und unheimlich. Vom Textlichen her reflektierte die Platte das Leben im Winter in Nottingham. Das zweite Album, On Fire With Love, handelt eher von der nächsten Phase, wo wir zum ersten Mal die Stadt verließen und auf Tour gingen, sogar nach Amerika. Das Album klingt luftiger, freier. And then On Fire With Love is more reflective of going off traveling and actually getting out of Nottingham and going to America and going to touring, and it's a bit more freer. and come out! Come On Sister von Sea Change, von ihrem Debütalbum Lay of the Land 2004. Bevor das aktuelle zweite Album fertig war, verließ Johanna die Band. Ihr Geigenspiel war eine solche wichtige Farbe in der Musik von Sea Change. Es stellte sich nun die Frage, wie soll es weitergehen? Dazu dann. It was a crisis of sorts. I mean, it was a very natural and normal part of, you know, it was just a kind of life change sort of thing. I mean, Johanna left because she went to... Es war eine Krise, gewiss, aber es war eine natürliche Entwicklung. Johanna verließ uns, weil sie ein Baby bekam. Das passt nicht zum Leben einer Rockband. Es war schon traumatisch, weil wir alle sehr eng befreundet sind. Wir kennen uns seit vielen Jahren und ich war in einer anderen Band. Als Johanna ging, war es aus musikalischen und aus persönlichen Gründen sehr schwierig. Ich vermisse sie noch sehr, aber wir haben das Problem mit dem neuen Mitglied Neil Wells bewältigt. Er sieht zwar nicht so hübsch aus wie Johanna, aber sein Bart ist netter. Wir haben uns also effektiv weiterentwickelt. Negotiated that, and we now have Neil Wells playing with us, who isn't as pretty as Joe, but has a nice beard. He has a nice beard. I think it's really, really moved on successfully now. So yeah. Out east on the county borderline, you struck me dumb with words you had no right to know. Throw your voice, slip, read the rest. I could get lost and fall behind. What was that you said under your breath about a boy? If you want. I'm Midsummer Fires von Sea Change, von dem Album On Fire With Love. Johanna spielte noch ein bisschen Geige, bevor sie entbunden wurde. Sea Change sind aus ihrem Leid stärker hervorgegangen. Man hatte das Gefühl, dass es gut für sie war, dass sie sich künstlerisch erneuern mussten, weil sie sich nicht mehr auf die Geige als Basis verlassen konnten. I mean, on the new record there are tracks on there which do have violin. Midsummer Fires, that has Johanna playing on there. I think it's not as dominant. No, I mean it was definitely a really. Es gibt schon ein paar Stücke mit Violine auf dem neuen Album, wie zum Beispiel Midsummer Fires. Aber die Violine ist nicht mehr so vordergründig. Das Geigenspiel war ein wichtiger Bestandteil unseres ursprünglichen Sounds, aber wir haben uns neu orientiert. And you know, when we were writing the songs, Adam got this old Wurzi string synth, which is used quite a lot on the album. Mm-hmm. Wir hatten auch einen alten Streicher-Synthesizer aufgetrieben. Das kommt oft auf dem neuen Album zum Einsatz. Diese Keyboard hat einen epischen, großen Sound und die Songs sind dementsprechend davon beeinflusst worden. Neil ist auch Multi-Instrumentalist. Das hilft, weil er sehr spontan agieren kann, um ein Lied. Wenn man ein altes Lied wie Glitterball hört, es ist zwar ein guter Song, der aber nicht besonders gut eingespielt wurde. Not being played particularly. Glitterball von Sea Change mit ihrem Debütalbum Lay of the Land. Sea Change neigen dazu, sehr emotionale Songs zu schreiben, die leicht episch und kitschig werden könnten, wenn sie nicht aufpassen würden. Aber sie passen auf. Dazu James. It can't because of the way we put the songs together, which are die Songs sind stellenweise ziemlich üppig arrangiert. Da muss man diszipliniert arbeiten. Ansonsten entsteht nur ein Chaos. In der ersten Zeit der Band war es auch chaotisch. Die Konzerte können noch außer Kontrolle geraten, wenn wir vor der Show schon betrunken sind. Lack of control. Depends how drunk we are before we play. I think the kinds of maybe the subjects we pick to write songs about aren't particularly. Dann meint, was die Thematik der Songs betrifft, versuchen wir nicht, große Sprüche zu kloppen. Wir sind nicht direkt politisch. Die Songs sind zwar intensiv, aber sie handeln von Beziehungen und sind von Gesprächen beeinflusst, die wir geführt haben. Das ist auch gefühlsintensiv, aber wir kommentieren nicht den Zustand der Welt. You know, that kind of intensity. It's not to do with making big, bold statements about the world, I don't think. It once might have been, once only, we lodged in the street together. You were a sparrow on the house, top lonely. I alone, she bird of his feather. Your trade was with sticks and clay. Your thumb thrust, powdered and polished, and then laugh, they will see someday. The Smith and Maiden Gibson demolished. And my business was song, song, song. I chirped, cheeped, trilled and twittered. And Kate Brown's on the board too long. And Chris's existence embittered. And we started hard in our styles. Each other and across like Hindus, and Ferrer looked at the tiles, and for fun watched each other's windows. You shook your notes and you sighed the smoke, and gossiped about who was in love with who. Gave a nasty little speech about my beautiful boy. Kept me on my toes like it was condition one. Don't forget the people, remember. You've got the letter, return to sender. And soon I managed to find weak points in the flower fencing facing. Was forced to put up a blind and be safe in my corset and lacing. But why did I not pinch a flower in a pellet of clay? Youth and Art von Sea Change von dem Album On Fire with Love. Dan spielt gerne die Bedeutung seiner Texte runter. und man kann sich fragen, ob es nicht falsche Bescheidenheit sei. Seine Wörter sind bedächtig, wohl überlegt. Er hat fast eine Predigerstimme. I think it's actually quite fun to make it sound like you're making a huge deal out of something quite small. I think that actually es kann schon spaßig sein, den Eindruck von Wichtigkeit zu vermitteln, obwohl es dann in Wirklichkeit alles gar nicht so wichtig ist. Das trägt zur Spannung einer Performance bei. Der Song Youth is Art zum Beispiel ist richtig dick, pompös aufgetragen, ist aber ironisch gemeint. Das Lied ist doch humorvoll. Ich weiß nicht recht, ob ich früher so viel Spaß mit der Musik hatte. Wir waren sehr, sehr ernst, sehr trocken und aufrichtig. Wir haben es gelernt, mehr Spaß zu haben. Writing songs. We're very serious, weren't we? We were very sincere, very po-faced, and it's quite nice now to have a bit of fun. And yeah. Irgendwann ist einem alles egal, und dann kann man endlich seinen Spaß haben. Just stop caring. Let's try and enjoy ourselves now. Yeah. Sure, you're all right. Das war Rock etc. mit einer Sendung über die englische Band Sea Change von Paul Baskerville.